Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zur zweiten Folge des DMG 89 Talks, dem Podcast rund um den klassischen Gameboy. Mein Name ist immer noch René und wieder mit dabei sind der Alexander. Hallo. Und der Vrampi. Moin. Seid gegrüßt, ihr beiden, zur zweiten Folge. Worüber sprechen wir denn heute, Vrampi? Über eines der bekanntesten Videospiele aller Zeiten und andere schöne Spiele. Genau. Super, dann möchten wir uns erstmal bei den Zuhörern der ersten Folge bedanken für das zahlreiche Feedback und kommen gleich mal zu ein paar Hörerfragen. Und da haben wir eine Frage bekommen, beziehungsweise eine Anmerkung, dass wir in unserem ersten Podcast über den Game Boy gar nicht erwähnt haben, wann der Game Boy denn zum allerersten Mal in Japan auf den Markt kam. Und das wollen wir natürlich nachtragen. Wann kam er denn auf den Markt, Frampi? Am Freitag, den 21.04.1989. Sehr schön, sogar auf den Tag genau. Eine weitere Frage war über den Namen unseres Podcasts, nämlich DMG 89 Talk. Was denn das DMG 89 bedeutet? Und da kann der Alexander bestimmt mal Auskunft geben. Das DMG ist eine Abkürzung und steht für Dot Matrix Game 89. Das ist ein Hinweis auf den Bildschirm des Gameboys, der mit einer Auflösung von 160x144 Pixel kommt. Und das kann man auch schön nachlesen auf dem grauen Rahmen, der den Gameboy-Bildschirm umfasst. Da steht nämlich drauf Dot Matrix with Stereo Sound. Habt ihr bestimmt alle schon mal gelesen. Und hinten steht es nochmal als Produktnummer auf dem Gameboy drauf. Genau, ja. Soweit ich mich da erinnere. Und das 89, wofür steht das? Ja, für das Jahr 89, also sprich das Jahr, in dem der Game Boy in Japan veröffentlicht wurde. Super, dann haben wir hoffentlich damit unseren Zuhörern geholfen und schwingen dann direkt mal rüber zu einer News. Ja, was heißt News? Wir waren nämlich mit unserem Podcast vor Ort bei dem zweiten Tetris-Turnier in Hamm, hier in Nordrhein-Westfalen. Und da waren wir zu zweit, nämlich Vrampi und meine Wenigkeit. Ja, Vrampi, wie war das Turnier für dich? Ja, wie soll ich es groß beschreiben? 6 oder 7 Leute waren wir ja da. Genau. Und ja, ich fand es zu wenig Leute da. Ja, fand ich leider auch. Dazu muss man mal sagen, wir hatten einen recht langen Anfahrtsweg. Genau. Ich sollte mal dazu erklären, meine Wenigkeit kommt aus Düsseldorf und das Turnier fand im 100 Kilometer entfernten Hamm statt in Westfalen. Und Vrampi hat mich aus einem noch viel weiteren Ort, nämlich aus einem 300 Kilometer entfernten Lemförde, abgeholt. Was bei Osnabrück ist. Genau, was bei Osnabrück ist. Und wie viele Kilometer bist du an dem Tag gefahren, Vrampi? Keine Ahnung, zu viel. Zu viel, ja. Ich denke mal so... Ja, ach, so gute 500, 600 Kilometer dürften es gewesen sein. Boah. Und der Waldmeister hatte ja noch 40 Kilometer von mir aus hin und zurück an dem Tag. Genau, die dritte Person, die mitgefahren ist, war ein weiterer Gameboy-Fan. Der hatte noch eine weitere Anfahrt und wir sind dann eben zu dritt zu diesem Turnier gefahren. Und ja... Leider waren vor Ort dann nicht sehr viele anwesend. Also wir waren dann schon die größte Gruppe mit 3 Leuten. Das war dann so ein bisschen schade, es waren eben nur 6 Leute. Aber Spaß gemacht hat es trotzdem, muss man dann schon sagen. Wir haben im Turniermodus gespielt, also im Zweispielermodus, dann über Super Game Boy wurde das Ganze gespielt an 4 verschiedenen Beamern. Da liefen dann die Spiele eben parallel ab und... Mhm. Letzten Endes hat dann der Stefan, einer der Veranstalter, tatsächlich auch gewonnen. Und mit den beiden Veranstaltern, dem Stefan und dem Matthias, haben wir auch ein Interview geführt und das hört ihr jetzt. Ja, wir melden uns heute von der zweiten Hammer-Tetris-Meisterschaft in Nordrhein-Westfalen. Das Turnier ist gerade zu Ende gegangen und bei mir sind der Stefan und der Matthias, die beiden Veranstalter des ganzen Events. Wie war der Tag für euch beide? Ja, ich fand das Turnier außerordentlich gut diesmal, weil es ja doch einige Leute heute ins HSV Sportcasino geschafft haben, um sich daran zu beteiligen und unsere Tetris-Leidenschaft zu teilen. Ich bin auch sehr zufrieden, freue mich über die große Resonanz im Gegensatz zur ersten Hammer-Tetris-Meisterschaft und bin auf jeden Fall sehr positiv gestimmt für diesen Tag. Mhm. Wie seid ihr denn überhaupt darauf gekommen, so eine Tetris-Meisterschaft zu veranstalten? Ja, Tetris ist das Kultspiel unserer Kindheit und als Geschwister haben wir das stundenlang gespielt und ganz spontan diesen Sommer bin ich auf die Idee gekommen, das zu veranstalten. Hab meinen Bruder darauf angesprochen, der war natürlich sofort dabei. Ja, und so kam es dazu, dass wir jetzt schon zum zweiten Mal ausgetragen haben. Sehr schön, sehr schön. Ja, Stefan, du hast deinen Titel heute verteidigt, bist nun zum zweiten Mal Hammer-Tetris-Meister. Wie sehr hat dich dein Sieg gefreut? Ja, es freut mich natürlich sehr, dass ich spiele als Veranstalter auch mit, weil es auch meine große Leidenschaft ist und es freut mich natürlich, dass ich meinen Titel verteidigen konnte. Ja, und freue mich, dass zukünftig noch mehr Gegner sich stellen und die Turniere immer größer werden. Ja, und zum Schluss noch eine Frage. Können wir uns denn in Zukunft auf weitere Turniere freuen? Ja, ich denke, also wie gesagt, jetzt dadurch, dass die Resonanz deutlich größer war als beim ersten Mal, werden wir auf jeden Fall gucken, dass wir uns irgendwo nochmal präsentieren werden, sei es hier in Hamm oder auf anderen Retro-Veranstaltungen. Das halten wir uns aber, denke ich, erstmal noch offen und da schauen wir erstmal, wie das in Zukunft, wie wir es regeln werden und dann werden wir weitersehen. Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich für das Interview. Ja, ebenfalls Dankeschön. Ja, vielen Dank. So, da sind wir auch schon wieder zurück bei unserem Tetris-Podcast heute. Also ich fand es wirklich schade, dass ich da nicht dabei sein konnte mit euch, aber ich konnte halt an dem Tag nicht, das wären auch von meiner Position aus, also Mainz, Rheinland-Pfalz, wären das auch eine ganze Menge Kilometer gewesen. Und ich hätte mir auch ehrlich gesagt gar nicht so große Chancen ausgerechnet. Ich meine, gut, wir haben alle Tetris gespielt, aber die einen ein bisschen mehr, die anderen ein bisschen weniger. Ich gehöre eher zu der Gruppe, die ein bisschen weniger Tetris gespielt hat. Ich hätte mir also da auf dem Turnier wenig Chancen ausgerechnet, muss ich sagen. Deswegen konnte ich das ja hier nur so aus der Ferne so ein bisschen mitverfolgen. Ich habe dann auch gesehen, dass bei in der jeweiligen Facebook-Gruppe dann auch Bilder gepostet wurden nach dem Turnier und habe dann so einen kleinen Eindruck bekommen, auch von der Örtlichkeit. Aber Frampi, vielleicht kannst du mir erzählen, das hat dann wohl auch in der Halle stattgefunden oder wie war das dort vor Ort? Das war so ein Nebenraum von einer Kneipe, wo ein paar Tische standen, halt, wenn man in der Kneipe eine kleine Feier machen will, so ein Raum. Ach so, okay. Genau. So 20, 30 Leute. Mhm. Oh, ne, ja, ich würd schon mehr sagen. Also da, na, das war schon, glaube ich, für so 50 Leute. Ja, so um den Dreh. Ja, weil der Raum selbst hatte noch eine eigene Bar sogar. Okay. Also, wo man gegebenenfalls dann für die eigene Feier noch Getränke ausschenken konnte. Also Platzmangel war auf keinen Fall da. Es war eher eben Spielermangel. Das Problem, okay. Leider. Es war an sich von der Location her war es auf jeden Fall super. Da kann man wirklich nichts sagen. Es ist halt nur, der Ort selbst ist wahrscheinlich ziemlich weit ab von den Interessenten, sag ich mal. Das ist eben das Problem, wie wir auch vor Ort gemeinsam alle festgestellt hatten. Also, dass da eben zu wenig Leute aus der Umgebung kommen, einfach. Ja, also ich sag mal, so ein Turnier oder generell so ein Videospielturnier würde ich mir auch ganz gerne mal im Rhein-Main-Gebiet wünschen. ich habe auch gemerkt, dass sich das alles eher anderen Bundesländern konzentriert. Ich glaube, Nordrhein-Westfalen, die sind da doch eher weit oben dabei, was Videospielturniere und Börsen angehen, ähnliches. Ja. Ja, René, was mich noch interessieren würde, hat sich denn die Anfahrt, ja, die vielen Kilometer, die ihr gefahren seid, hat sich das eigentlich gelohnt? Also habt ihr da bestimmte Plätze erringen können, die dann auch verbunden waren mit Preisen zufällig? Oder wie ist das da so organisiert gewesen? Ja, also letzten Endes hat es sich für den Spielspaß schon gelohnt, muss man sagen, weil man sich eben mal mit anderen Leuten messen konnte, was man sonst zu Hause eben nicht kann. Das ist eben aber auch das Problem, dass man schlecht trainieren kann, weil man für diesen Zwei-Spieler-Modus zwei Spieler braucht. Das ist was anderes, als wenn man eben auf Highscore spielt. Wer gut im Highscore ist, der ist dann noch lange nicht gut im Zwei-Spieler-Modus, ne? Das wurde da bewiesen. Genau. Vrampi, okay. Der ja an sich der Weltmeister der Tetris-Version 1.0 ist, wo wir später noch drauf kommen, der hat jetzt bei dem Turnier zwar bis ins Halbfinale gekommen, aber eben dann auch nicht gewonnen, weil er eben mehr auf Highscore spielt, denn auf dem Zweispieler-Modus, ne? Okay. Mhm. Platztechnisch, ich glaube, Wampi ist Dritter geworden, ne? Ja, ich bin Dritter geworden. Genau. Und ich bin Fünfter geworden, genau. Fünfter war es. Von wie vielen Leuten insgesamt, René? Wie eingangs schon erwähnt, waren es dann 6 Leute tatsächlich nur, okay. die da ja. waren. Aber gut. Ja, Preise, für den ersten Platz gab es tatsächlich einen Preis, nämlich das Gesellschaftsspiel Tetris Link. Also eigentlich ein sehr passender und schöner Preis, der dann aber leider auch wieder an den Veranstalter ging. Das muss sich beim nächsten Turnier ändern. So, jetzt wollen wir aber auch mal über das Spiel selbst sprechen, nachdem wir jetzt schon so lange über die Meisterschaft gesprochen haben. Dazu werfen wir nochmal einen Blick zurück in die erste Folge. Dort hat nämlich der Rampi erzählt, dass er zu Schulzeiten in der 5-Minuten-Pause gegen ein kleines Entgelt Tetris gespielt hat. Da wollen wir doch mal schauen, wie denn das Spiel überhaupt zum Rampi auf dem Schulhof gekommen ist. Und da beleuchten wir doch mal die Hintergrundgeschichte von Tetris ein wenig und tun das mal etwas satirischer. ...1984 programmierte Alexei Paschitnow auf einen Elektronika 60-Rechner ein an das Puzzlespiel Pentamino angelehntes Spiel. Pentamino, das war doch das Spiel, wo man 12 Spielplatten mit je 5 Rechtecken... Sei ruhig, das Spiel nannte Paschitnow Tetris, welches ein junger Programmierer und Kollege von Alexei auf IBM-PCs übertrug. Mitte 1985 entstand die erste Farbversion von Tetris, die über die Grenzen Russlands... Ist das nicht UdSSR oder Sowjetunion heißt? Ach komm, egal. Hinaus zu einem nicht zu unterschätzenden Bekanntheitsgrad kam, so dass Robert Stein der Firma Andromeda Software in Ungarn das Spiel entdeckte. Begeistert davon fragte er dann im sowjetischen Computercenter nach den Rechten. Die konnten mit der Anfrage nichts anfangen und schickten Paschinov vor, der durch einen von Stein in Aussicht gestellten finanziellen Vorschuss Interesse des Computercenters vorgab, mit Betonung auf Vorgab. Stein nahm in fehlerhafter Weise an, dass er die kompletten Rechte an Tetris halten würde. Mündliche Vereinbarungen waren in der Spielebranche gängig und schloss einen Vertrag mit der kalifornischen Firma Spectrum Holobyte. Klingt irgendwie cool, der Name. Und schloss einen Vertrag mit der kalifornischen Firma Spectrum Holobyte sowie der Firma Mirrorsoft, die daraufhin das Spiel im Vereinigten Königreich auf den Markt brachte. Später wurde die sowjetische Softwarevertriebsregierungsbehörde Electron Octechnica, geht das auch kürzer? Doch, kurz Elog, auf Tetris aufmerksam und schickte ein Telex. Wissen wir das erklären? Nein. Teleprinter Exchange ist ein System zur Übermittlung von Textnachrichten, ähnlich dem Fax, nur älter, also das WhatsApp vergangener Tage. Anschlüsse in Deutschland sind noch möglich. Auf Tetris aufmerksam und schickte ein Telex an die Firma Mirrorsoft und machte klar, dass nur sie die Rechte an Tetris vergeben können. Mirrorsoft konnte mit Hilfe von Stein 1988 eine Lizenz für Heimcomputer mit E-Log aushandeln. Ab hier wird's kompliziert. Mirrorsoft schloss nun auch einen Vertrag mit Atari für eine Tetris-Umsetzung auf deren Spielekonsolen. Blöderweise hatte Mirrorsoft nicht die Rechte für Spielekonsolen-Umsetzung, was sie aber nicht wussten. 1987 entdeckte Hank Rogers vom japanischen Spielpublisher Bulletproof Software auf einer Messe in den USA am Stand der Firma Spectrum Holobyte Tetris. Dies war jene Firma, die Tetris von Stein lizenziert hatte. Spectrum Holobyte lizenzierte nun die Rechte für Heimcomputer an Rogers weiter. Von Atari wiederum bekam Rogers die Umsetzungsrechte für Tetris an Spielkonsolen. Eine Famicom-Umsetzung von Tetris war die Folge. Andernorts wollte Nintendo seinen Gameboy in den USA zusammen mit Tetris auf den Markt bringen. Also kam die Gameboy-Tetris-Bundle-Idee gar nicht aus Japan? Nein, sodass man Rogers damit beauftragte, die Rechte an Tetris für tragbare Spielekonsolen zu sichern, der diese bei Stein anfragte. Nach einigen Monaten wurde nichts konkret und Rogers eher misstrauisch. Stein bekam nämlich von Elog keine weiteren Rechte, da diese noch kein Geld von ihm gesehen hatten. Showdown in Moskau. Im Februar 1989 flog Rogers dann selbst nach Moskau. Ebenso Stein und auch Kevin Maxwell von Mirrorsoft. Alle wollten dort nun Nägel mit Köpfen machen und mit E-Log Verträge abschließen. Nikolai Belikov, der von der Regierung beauftragt war, die ganze Tetris-Angelegenheit mit E-Log zu klären, traf letztlich alle drei kurz nacheinander und räumte mal so richtig auf. Kann der auch meine Wohnung aufräumen? Nein. Steins Vertrag an den Computerrecht erneute Belikov zwar, schob ihm aber eine Klausel unter, die die Spielkonsolenrechte ausschloss. Stein übersah, hieß und unterschrieb. Rogers, der als patenter Geschäftsmann auftrat und sich mit Paschitnow... Schreibt man Paschitnow eigentlich mit 2 F am Ende? Wirklich? Rogers, der als patenter Geschäftsmann auftrat und sich mit Paschitnow angefreundet hatte, warf seine Kontakte zu Nintendo in die Waagschale. Er erhielt die Rechte für tragbare und normale Spielkonsolen. Robert Maxwell ging leer aus. Von dem habe ich doch noch Kassetten. Ich glaube ich auch. Und drohte später noch damit, über den politischen Weg Einfluss zu nehmen, was ihm aber nicht gelang. Nintendo, die durch Rogers mittlerweile die Lizenz an Tetris für Spielkonsolen hatte, verklagte Atari, die Tetris für ihre Konsolen auf den Markt bringen wollten. Letztlich gingen alle Konsolenrechte an Rogers und Nintendo. Atari musste 100.000 seiner Tetris-Module einschaffen. Damit kannte sich Atari ja aus. Paschitnow wanderte nach dem Tetris-Wirbel in die USA aus, arbeitete zwischenzeitlich für Microsoft, erhielt erstmals 1996 Geld für Tetris und gründete mit Rogers zusammen die Tetris Company. Ich glaube, wir haben was vergessen. Habt ihr auch diese Musik gehört? Ich glaube, wir machen mal weiter. Dann gebe ich doch gleich mal eine Frage an euch beide weiter. Und zwar, als ihr dann das Tetris zu Hause hattet, was hat euch daran besonders fasziniert? Wo lag für euch der Spielspaß? Also, der Spielspaß, der lag bei mir in der Tatsache, dass dass das Prinzip Tetris ja relativ einfach zu verstehen war und ich auch gemerkt habe, dass es nicht nur ein Spiel für Kinder ist in erster Linie, sondern dass Tetris auch meinem Vater eine Menge Spaß gemacht hat und dadurch, dass mein Bruder eher dann auch so Actionspiele gespielt hat und auch mal der Gameboy, wenn er mal nicht benutzt wurde, in der Ecke gelegen hat, da konnte ich schon das ein oder andere Match gegen meinen Vater austragen und es hat damals okay, wirklich viel Spaß gemacht, ja, muss ich sagen, das war schon cool. Schön. Und das war dann so gewesen, die Situation, dass es uns irgendwann auch mal so ging wie dem Hank Rogers, wie der Frampi schon erzählt hatte, dass da sich irgendwann eine Sucht eingestellt hat. Ja, also man konnte dann schon gar nicht mehr davon lassen, weil eben das Spielprinzip so einfach war. Und wir haben dann eben auch auf Highscore gespielt, um den anderen immer zu überbieten. Und das war schon eine coole Sache, muss ich sagen. Also Tetris und dann natürlich auch der hervorragende Soundtrack. Das war ja ein richtiger Ohrwurm gewesen. Und also, es war schon toll damals, die Tetris-Zeit. Ja, da sprichst du auch was an mit der Musik. Also die Tetris-Melodie kennt natürlich jeder, denke ich mal. Ja. Das gute alte russische Volkslied, der Korobeiniki, auch wenn ich es jetzt wahrscheinlich falsch ausgesprochen habe, aber die russisch sprechenden Zuhörer möchten mir verzeihen. Und was aber viele nicht wissen, dass es noch eine erste Version von Tetris gab, wo diese Musik noch nicht drauf war, nämlich Version 1.0. Und da kann vielleicht Wampi kurz was dazu sagen. Ja, kann ich. In der Version 1.0 war im Musiktyp A ein Minuet-Komposition zu hören. Ja, genau, das war noch ein anderes Musikstück in der Version 1.0. Aber Alexander, ich hatte dich unterbrochen. Ja, was ich noch Lustiges erzählen kann zum Thema Tetris, ist, dass all diejenigen, die vielleicht nicht wissen, was er am Karneval anziehen sollen, ja, wenn sie denn in der Karnevalshochburg wohnen, Mainz, Düsseldorf, ja, Köln, ja. Im letzten Jahr war es so, dass der Freundeskreis von mir, die sind als Tetris-Steine gegangen, auf dem großen Montagsumzug. Ja, ja, doch. Also die haben sich wirklich, ja, als Tetris. Also die haben sich da wirklich wochenlang hingesetzt und haben aus Pappkartons die Tetris-Steine in der richtigen Form dann auch zusammengebastelt, zusammengeklebt, ja, auch bemalt, verschiedenfarbig, ja, und das sind die als Tetrissen, die losgezogen, ja, und die haben auch für die richtige musikalische Untermalung gesorgt, die haben also das Tetris-Lied als MP3-Lied eben über einen MP3-Player, an dem wiederum so eine kleine kleiner mobiler Lautsprecher angeschlossen war, sind die beim Umzug mitgelaufen. Also es war ganz witzig, muss ich sagen. Klasse. Ja, das nur so am Rande, ja. War das dann so auf zwei Meter hohe Steine oder mehr so an Körper angepasst. Also die haben Kostüme da schon drin gesteckt, ja. Die haben auch dann die Löcher reingeschnitten, ja, damit man mit den Armen, sag ich mal, jetzt nicht sich auch normal bewegen konnte im Prinzip, ja. Das An- und Ausziehen, klar, das hat sich natürlich so ein bisschen komplizierter dargestellt, aber im Endeffekt ging es dann auch, ja. Also war eine witzige Sache gewesen. Klasse, wäre mal eine Idee. Jo. Würdest du auch als Tetris-Stein gehen, Brampi? Ich habe mit Karneval nichts am Hut. Das ist das Problem. Okay. Ich auch nicht. Ich wollte es nicht sagen, aber ich auch überhaupt nicht. Obwohl ich hier aus Düsseldorf komme, aber Karneval ist so auch nicht mein Ding. Naja, die dran Spaß haben und Tetris-Fans sind, die, ja, für dieses vielleicht eine Idee. Der Tipp der Woche von Alexander. So. Karneval hat ja gerade erst angefangen, ne? 11.11., naja. Ah ja, stimmt. Ja, stimmt. Auch wieder ein kleiner versteckter Hinweis, wann wir hier aufnehmen, aber naja. So, mal weiter im Text hier. Genau. So, Version 1.0 hatten wir schon angesprochen. Wo konnte man denn Version 1.0 kaufen, Wampi? Man konnte es leider nur in Japan kaufen. Das war in einem Bundle zusammen mit dem Linkkabel. In Japan kam der Gameboy ja ohne Linkkabel auf den Markt. Genau, da kam der ja nur lose raus. Nur mit, soweit ich weiß, nur mit Kopfhörern, aber kein Linkkabel und auch kein Spiel war dabei. Und das Kabelset hieß Tetsujin Kabelset und war dann auch etwas größer als die normalen Gameboy-Spiele-Verpackungen. Da drin enthalten war eben das Linkkabel und das Spiel Tetris nebeneinander. Und davon wurden eben nur 25.000 Stück hergestellt, laut unserer Recherche. In der ersten Auflage. Genau, in der ersten Auflage. Und nur auf diesen Kopien ist eben die Version 1.0 zu finden, die auch ein etwas anderes Score-System noch hat. Kannst du da was zu sagen, Rampi? Es hat ein etwas anderes Score-System und Version 1.0 endet bei Level 15 und Version 1.1 endet bei Level 30. Mhm. Also das Level geht, wenn man mehr Linie macht, dann nicht mehr höher. Also die Steine werden dann nicht mehr schneller. Also haben sie auch am Code halt rumgefummelt, geschraubt. Vielleicht mit dem Hintergedanken, das an der NES-Version anzupassen, weil die endet auch mit Level 30. Stimmt, gute Überlegung eigentlich. Das könnte gut sein. Habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Da hast du wohl. Aber besser gesagt, Level 30 auf dem NES ist unlösbar. Weil die wegen den tödlichen Dreiecken. Also man kommt in der Zeit, wo der Stein runterfällt, nicht mehr an die Außenkanten heran, also kann man keine Steine hinlegen. Ja, stimmt. Und das stimmt. Ist beim stimmt. NES halt bei Level 30 so. Stimmt, da haben die noch ein bisschen am Code. Ja, das, was ich noch rausgefunden habe, dass die, dass man statt der in Version 1.1, also in der bekannten Version, braucht man ja 100 Linien, um in Level 10 zu kommen. Und in der Version 1.0 braucht man, glaube ich, nur 20 nee. Linien, um von Level 9 auf... Auch nee? 100. Die Linienanzahl, also für auch? Level, also immer 10 Linien für ein Level. Das ist gleich geblieben. Die haben nur die Punkte verdreht in den unteren Level. Und ja. Das okay. bleibt halt bei Level 15 stehen. Ja, und... Da hatte ich jetzt hier eine andere... Information, aber du hast das Spiel ja insofern... Ja, ich halte da den Weltrekord, also... Ja, stimmt. Da vertraue ich mal deiner Aussage. Da muss ich zugeben, das hatte ich jetzt nicht nochmal kontrolliert, insofern... Ja, und das sind bei mir Spieleerfahrungen, weil... Ja. Dass ich das... Nee. Kann ich jedem so zeigen, unter gewissen Voraussetzungen, dass das wirklich halt so ist. Und nee, da vertraue ich deinem Wissen voll und ganz. Ich bin ja froh, dass ich das Spiel überhaupt gefunden habe. Soll ich mal erzählen, wie ich das überhaupt gefunden habe? Ja. Ja, gerne. Also, ich habe in Japan so ein Spiele-Bundle mit ersteigert gekauft. Ich weiß jetzt nicht, war es eine Auktion, wo drauf keiner geboten hat, oder auf jeden Fall waren das 100 Spiele. Japanische Gameboy-Spiele. So, diese sind irgendwann zu mir angekommen. Da habe ich nur gesehen, vom Cover her, Tetris. Ja, habe ich schon. Habe ich auf einen doppelten Stapel gelegt. So, mir nichts dabei gedacht. Dann kam der Waldmeister eines Tages zu mir. Wer ist, Waldmeister? Nochmal für die Zuhörer. Ist ein bekannter Kumpel von mir, der sozusagen immer meine doppelten erstmal. Er sammelt auch Gameboy-Spiele, sich dann das rausholt, was er halt so haben möchte. Alles so, klar. Er saß hier halt und in dem Moment habe ich über Skype mit dem Videofreak, bekannten Kölner Retro-Gamer, telefoniert und wir waren so am Reden, dass wir er seinen Twingo damals auf der Doreco mit 4 Leuten und voll Hardware zugepackt haben, wirklich so Tetris gespielt. So, und ich wollte halt in dem Moment, greife ich so zu meinem Gameboy, greife in den Doppelten von diesem japanischen, steck da Tetris rein und will die Musik anmachen. Und wundere mich, warum dann eine andere Musik kommt. Cool, ja. So bin ich erst auf diese Version gestoßen. Ja, ich habe es auch erst so nach einiger Recherche vor ein paar Jahren aber rausgefunden, aber ist dann schon ganz witzig. Es gibt ja auch noch so ein paar kleine Unterschiede im Intro zum Beispiel. Das Intro wird, ich glaube nur, korrigier mich bitte da, wenn es falsch ist, glaube ich nur 2 Sekunden gezeigt in der Version 1.0 und in der Version 1.1 ist es viel länger mit 8 Sekunden. Dann wurden in der Version 1.1 Bindestriche ergänzt bei einem Namen. Bei der Firma, genau, bei Bulletproof Software, also der Firma, die das entwickelt hat. Und wer ein Game Genie Modul hat, der kann noch einen bestimmten Code eingeben und kann sich noch ein Level Up Jingle anhören, was nicht benutzt wurde im Spiel selbst. Das finde ich jetzt wieder sehr interessant. Und das kann man auch nicht über über eine versteckte Tastenkombination aufrufen. Nee. Es geht nur über dieses genau. Game Genie Modul, ja? Game Genie, genau. Ich weiß jetzt nicht, ob es vielleicht mit dem Game Shark auch noch einen Code gibt. Mhm. Das möchte ich jetzt mal offen lassen, aber mit dem Game Genie ist es möglich, also das ist jetzt nicht eines der drei Musikstücke, sondern wenn das Level sich ändert, dann kommt ja immer so ein kleiner Jingle. Ja. Und das wird dann in der Version 1.0 wird der dann eben ausgetauscht gegen einen anderen. Ach, das ist ja interessant. Also den Game Genie, den habe ich nicht hier, aber von Blaze, diesen Exploder, diese Cheat-Cartridge, da werde ich das wohl jetzt am Wochenende auch nochmal testen. Aber du brauchst die 1.0, ne? Die Tetris-Version. Ach so, stimmt. Ja, daran wird es dann scheitern. Ich kann zwar meine Version hier auch mal durchprüfen, aber ich glaube nicht, dass ich da so viel Glück habe, dass ich da... Ja. Aber es ist auch ein interessanter Hinweis. Wobei, du könntest es trotzdem mal probieren. Jetzt bin ich mir noch gar nicht mal... Also ich habe es zwar hier mir so aufgeschrieben und ich hatte es auch mal getestet an Vrampis Version, glaube ich, aber... vielleicht einfach mal ausprobieren den Code beim normalen Tetris. Dass es vielleicht doch nicht 1.0 exklusiv ist, sondern auch in der 1.1 genau. zu finden ist, okay. Mhm. Oder dass vielleicht der Jingle aus der 1.0 vielleicht da noch auch noch aufgerufen werden kann. Das könnte man natürlich mal nachprüfen. Jetzt hast du mich sehr neugierig gemacht, René. Ja. Wir werden den Zuhörern dann im nächsten Podcast davon berichten. Ja. Was es denn damit auf sich hat. Das machen wir. Ja, super. Ja. Und um diese Versionsgeschichten nun abzuschließen, gibt es zu guter Letzt noch den Block-Rotations-Glitch in der Version 1.0. Und das war einfach nur, dass man einen Block noch drehen konnte, während eine Linie sich gerade auflöste, was dann in der Version 1.1 nicht mehr möglich war. Da ist dann so ein kurzer Break, während die Linien weggehen und man kann eben den Block nicht mehr rotieren. So, das soll es dann aber auch gewesen sein. Okay, auch interessant, muss ich sagen. Mhm. Ja. Ja, wollen wir das Thema Tetris so langsam, aber auch nur ganz langsam ausklingen lassen? Und da frage ich euch mal, habt ihr noch eine schöne Anekdote aus der Schulzeit rund um das Thema Tetris vielleicht auf Lager? Ja, da hätte ich wohl noch was. Okay. Ich sag mal, ich habe ja immer in den 5-Minuten-Pausen, wie ich ja schon im ersten Podcast erzählt habe, gespielt. Ja, und 1993 habe ich ja zu Heiligabend den Gameboy bekommen. Ja, leider ohne Tetris. Das habe ich ja einen Tag später von meiner Schwester geschenkt bekommen. Und dann habe ich ja, was alle 13-Jährigen zu der Zeit gemacht. Ich habe Tetris reingesteckt in Gameboy, hab den Gameboy angemacht und laut gedreht. Mhm. So, das ging mein Vater so auf den Nerven, dass er immer gesagt hat, muss man das denn laut spielen? Und ich habe nur angeboten, ja, muss man. So, nach 10 Minuten ging mir das so auf den Keks, da habe ich meinem Vater den Gameboy in die Hand gedrückt und habe gesagt, so, jetzt musst du Linie machen mit den Steinen. Hat er gemacht. 2 Minuten später erzähle ich, ja, wenn du den Knopf drückst, kannst du die drehen. Wie, das erzählst du mir jetzt erst? Klasse. Ja, dann hatte ich mein Gameboy über Weihnachten halt nur nachts. Ach so, okay. Weil mein Vater den im Beschlag hatte. Ja. So. Und es hat, glaube ich, 3 Tage gedauert, da war der Gameboy kaputt gespielt. Kaputt gespielt? Wie geht der das? Der war kaputt gespielt. Display ging da nicht mehr. Gar nichts mehr. Ja, haben sie den umgetauscht, habe ich den wiederbekommen. Ja, da hat mein Vater so nicht mehr so oft. Da hat mein Vater dann so auf die Idee gekommen, mit meinem Bruder zusammen, wer die meisten Linien schafft. Mhm. So, da haben wir dann immer so gespielt. Ja, so wurde ich im Prinzip auf Tetris trainiert. Mhm. So, und dann fing irgendwann meine Schwester an zu bauen in Mannheim und haben, weil der mein Vater dann immer Zug fahren musste, ihm selber ein Gameboy geschenkt. So, mein Vater saß wirklich jeden Tag stundenlang vor Gameboy und hat Tetris gespielt. So, irgendwann wurde auch mein Vater halt krank, hat zig Schlaganfälle, zig Herzinfarkte gehabt. Und eines Mal hatten wir den Gameboy nicht sofort ins Krankenhaus gebracht. Mhm. So, da ging's ihm auch nicht so gut. Da hat der Arzt auch so erzählt, ne? Ja, dann haben wir den Gameboy ihm gegeben. Am nächsten Tag kommt der Arzt an. Sag mal, was habt ihr mit denen gemacht? Die Werte haben sich total verbessert und so. Er konnte das medizinisch nicht erklären, was Tetris bei ihm ausgelöst hat. Mhm, krass. Der Gameboy als Therapieinstrument, ja. Ja, ich weiß nicht, wie das da halt medizinisch zusammenhängen könnte. Bin kein Mediziner. Ja, gut. Vielleicht die Ablenkung einfach, ne? Dass man sich nicht so auf die Krankheit, also auf die, auf das, was gerade passiert, konzentriert, oder, ne? Es wurde genau die Gehirnregion trainiert, die angefallen war, vielleicht. Stimmt, könnte auch sein. Durch einen Schlaganfall halt. Ja. Und was mir noch zu Tetris einfällt, ist halt, dass ich im Jahre 2000 auf der Expo war und ich musste unbedingt zum Telekom-Pavillon. Weil dort war auf riesengroßen Bildschirm ein Tetris-Demo, was mit vier Spielfeldern gleichzeitig war. Och. Da musste ich extra hinrennen und mir das anschauen. Toll, ich war auch da und hab's nicht gesehen. So ein Mist. Ich weiß auch, ich war mit der Schulklasse da. So, auch wieder stundenlange Busfahrt. Aber nee, da den Pavillon habe ich leider nicht. Aber sie waren ja auch alle brechend voll. Also da standen ja teilweise zwei Stunden. Das war ja nicht drinnen, das war ja draußen bei denen. Ja. Und ich habe wirklich jemanden gesucht, ob da jemand wirklich spielt. Mhm. Also wirklich, der irgendwas in der Hand hat oder so. Aber ich habe da keinen gefunden. Also es war wohl dann doch ein Demo. Ja. Ich hätte es nämlich zu gerne gespielt. Kann ich mir vorstellen. Klasse. Ja, Tetris ist ja auch nicht nur auf dem Gameboy erschienen, wie wir ja alle wissen. Da gab es ja doch die ein oder andere Umsetzung noch woanders. Auf jedem Gerät gab es Tetris. Sogar auf meinen Satellitenreceiver. Ja, stimmt. Das habe ich sogar auch. Echt? Auf dem Satellitenreceiver? Ja. Ja, da kannst du dann im Menü Spiele und dann ist da Tetris. Genau. Da ist dann aber natürlich wieder keine lizenzierte Version, sondern okay. So ein selbstgebasteltes irgendwas. Ja, und jetzt frag dich, wie du das steuerst mit deiner Fernbedienung. Und jetzt hab ich gesagt. Ja, das siehst du mal. Ich hab's verboten. Ist egal, ich werde es auspiepen. Okay. So, es bleibt jetzt drin. Und dann, nee, da musst du tatsächlich mit deiner Fernbedienung dann, so wo du sonst die Lautstärke regelst oder wie auch immer das belegt ist, kannst du dann eben links, rechts sagen und runter, ne? Das macht natürlich, sag ich mal, geringfügig Spaß, wenn man da sowas spielt. Weil du Verzögerung hast. Ja, erstens das, genau, du hast eine Verzögerung drin und das ist ja nur so ein Satellitenreceiver, das geht auch langsam. Das bewegt sich meistens nicht sehr schnell und aber es gibt tatsächlich auf mehreren Satellitenreceiver. Kannst du dann sowas spielen oder Snake gibt's auch manchmal, weil du da eben ja nur hoch, runter, rechts, links brauchst, ne? Und sonst keine großartigen Action-Tasten. Aber das ist echt sehr strange. Oder manchmal gibt es dann noch so Versionen, wo dann noch irgendwas, irgendein Zusatzfeature noch mit drin ist. Da fliegen dann irgendwelche Bonussachen runter und wenn du die dann kaputt machst, mit einer Linie bekommst du dann einen Bonuspunkt oder sowas. Wer spielt denn sowas auf einem Satellitenreceiver? Ich nicht. Nee, ich auch nicht. Aber das ist echt. Das ist genauso wie mit diesen 1 € LCD-Spielen, die man auch heute noch von seiner Stadtsparkasse geschenkt bekommt oder so. So zu Weihnachten. Die riesengroßen, man kann eben nur Tetris spielen. Das sind dann immer so Umsetzungen, ja, sie braucht kein Mensch. Oder dann gibt's noch die 15. Version, wo dann Blöcke in der Mitte stehen bleiben, schon von vornherein. Also, gut, der Erfolg spricht natürlich dafür, ne? Also nur Erfolg wird kopiert, sagt man ja immer, aber da kann man mal so langsam aufhören. Vor allem, man kriegt sie ja heute immer noch in den Läden, ne? Also jeder 1-Euro-Shop hat die Dinger, ne? Ist furchtbar. Es gibt ja auch ganz großes Tetris-Merchandise, ja, ne? Mit, was weiß ich, Tasse, die ich ja auch hab, Tetris-Uhr, Beleuchtete Steine, die dann, also, ja, die Tetris-Lampe. Ja. Genau, die Tetris-Lampe. Ja, gibt alles. Ja, alles mögliche. Schon einiges, ja. Gibt alles, Schlüsselanhänger und was weiß ich nicht alle. Also da ist man echt gut bedient, wenn man so ein Tetris-Freak ist. Absolut, absolut, ja. Aber auf dem Satellitenreceiver würde ich es, glaube ich, auch nicht spielen wollen. Und schon gar nicht über die Tastatur. Nee, über die Fernbedienung. Ja, Entschuldigung, Fernbedienung, ja, stimmt. Je nach Receiver gibt es ja auch noch am Receiver Knöpfe. Ich glaube, damit. Oh! Ich müsste ja theoretisch auch gehen. Die Funktion kann der ja nicht unterscheiden, wo man kann. Ich glaube, dann wird es richtig übel. Wenn man da noch. Dann wird's übel. Dann klebst du ja mit dem Gesicht vorm Fernseher im Prinzip. In der Regel steht der Receiver ja irgendwie in unmittelbarer Nähe und boah, nee. Das wollte ich mir auch nicht antun. Aber ich denke, da hält sich einfach der programmiertechnische Aufwand irgendwie in Grenzen. Da denken sich die Produzenten, okay, gut, da haben wir noch ein bisschen Speicherplatz frei auf der Platine. Da kann man vielleicht noch das ein oder andere Spiel draufknallen, ja, und mal gucken. Ja. Passt, ja. Also eine Arbeitskollegin von mir, die hat sich eine Tetris-Version auf ihr Smartphone geladen, ja. Und das hat sie mir auch mal rübergereicht, ja. Aber ich muss sagen, also Tetris über ein Smartphone Touchscreen zu spielen, das hat mir nicht so gelegen, ehrlich gesagt. Also da sehne ich mich doch lieber. Da fehlt einem das Steuerkreuz, ne? Steuerkreuz und physisches Steuerkreuz und physische Tasten. Kann ich mir jetzt auch nicht gut vorstellen. Das. Bei Tetris gab es ja auch bei der Erfindung noch einen kleinen Hintergedanken. Paschitnov wollte auch den Rechner testen. Es gab ja kein Programm, um den Rechner auszulassen. Ah, okay. Deswegen hat er diesen Geschwindigkeitsfaktor mit reingebaut. Er wollte auch wissen, was der Computer kann. Ah ja, okay. Intelligent, ja. Klar, macht Sinn. Macht Sinn. Weil die Steine werden ja immer schneller. Und wenn der damals schon gewusst hätte, was das auslöst, ja, das Tetris weltweit. Ja, das ist eben auch, unglaublich. Das ist ja, aber soweit wurde ja damals gar nicht gedacht, weil man ja in Russland zu der Zeit hat ja niemand irgendwas Kommerzielles für sich gemacht. Ne? Es unterlag ja alles. Immer für den Staat. Ja, es war ja alles für den Staat. Ja. Also man hat da ja gar nicht gedacht, kann ich das vielleicht großartig dann weltweit irgendwie verkaufen? Das hat er dann zwar irgendwie geschafft, aber letzten Endes hat er ja dann, wie du ja schon erzählt hast, erst 1996 dann zum ersten Mal überhaupt Geld für sein Spiel bekommen. Also, da ist dann auch natürlich die Zeit immer so ein Faktor, wo sowas stattfindet. Was natürlich auch noch zu erwähnen wäre, ist für all die Tetris bereits schon zum zigmalsten durchgespielt haben und immer noch nicht genug davon bekommen können, die offiziellen Fortsetzungen auf dem klassischen Game Boy. Da haben wir zum Beispiel das Tetris 2, ist also ein zweiter Teil rausgekommen. Dann haben wir das Tetris Blast. Und wenn wir über den Game Boy Classic hinweg gucken, auf den Color, da gibt es noch das Tetris DX. Also die sind auch alle samt zu empfehlen. Und Plus gibt es auch noch. Ah, Tetris Plus haben wir auch, ja. Und, Es gab noch in Japan noch eine Tetris-Version mit, ich weiß nicht, ob es auch in den USA rauskam, mit Mickey Mouse, also mit Disney-Charakteren. Das hieß irgendwie Tetris, an Adventure und dann irgendwas, also mit Mickey Mouse. Also genau, da ist dann Mickey Mouse, Minnie Mouse dabei und sagen im Grunde die Steine, glaube ich, an oder sowas. Also da ist einfach nur so ein Franchise-Kombination nochmal gemacht worden später. Und es gab natürlich noch den inoffiziellen Nachfolger mit Hatteras. Also Tetris mit Hüten. Ah, okay, ja. Auch tatsächlich auch von Alexei Pachinov entwickelt. Das ist natürlich ein ganz stranges Spiel. Also man muss verschiedene Hutarten, also Cowboy-Hut was weiß ich was, Militärhut oder sowas, muss man verschieden stapeln nebeneinander und dann eben auch eine bestimmte Anzahl von Hüten verschwinden dann wieder. Aber das ist eines der, sage ich mal, merkwürdigsten Spiele, glaube ich, die ich je gesehen habe. Also das ist so eine Sache für sich, das besprechen wir bestimmt auch nochmal irgendwann gesondert. Ja. Ja, da gibt es Möglichkeiten, vielleicht mal einen Podcast zu machen, von der sich um die Spiele dreht, die vielleicht so ein bisschen außergewöhnlich sind, ja. Ja, das bisschen anders. Glaube ich auch. Da kenne ich einige. Ja, da kriegen wir auch einige zusammen, so ist es nicht. Super. So, wollen wir dann mit dem nächsten Spiel weitermachen? Ja, wollen wir Tetris mal beiseite legen. Da kommen wir bestimmt auch noch mal im nächsten Jahr drauf. Da gibt's ja auch so die ein oder andere Gelegenheit, zu der man noch mal zum Gameboy reden kann. Geburtstag. So. ja. Da kommt dann alles vor, was wir heute vergessen haben, nicht besprochen haben oder rausgeschnitten haben. So. Fertig mit Tetris. Ja. So, welche Spiele haben wir denn noch auf der Agenda heute, Alexander? Ja, noch ein weiteres Puzzlespiel, und zwar heißt es Boxel im japanischen Sukoban. Das ist vielleicht auch dem einen oder anderen Zuhörer ein Begriff, was übersetzt Lagerhausverwalter bedeutet. Mhm. Und da kommen wir eigentlich auch schon direkt so zur Geschichte des Spiels. Es dreht sich nämlich alles in einem Lagerhaus, in dem verschiedene Kisten verschoben werden müssen. Das ist jetzt mal ganz grob gesagt das Ziel. Und zwar auf bestimmte Punkte, vorgesehene Punkte, ja. Ja, typische Arbeit im Lagerhaus, würde ich sagen. Ja, bei dem Spiel hat man sich tatsächlich noch eine Hintergrundstory reingewurschtelt. Und zwar heißt der Lagerarbeiter hier in Voxel Willi. Ja. Und möchte ein Mädchen beeindrucken, nämlich Wanda. Und um Geld für ein Geschenk zusammenzubekommen, geht er eben als Lagerarbeiter jobben. Und das bekommt man immer nach einer bestimmten Levelanzahl, bekommt man Zwischensequenzen in dem Spiel gezeigt, wo dann wo eben die Story gezeigt wird, dass er immer versucht, mit einem größeren Geschenk das Mädchen zu beeindrucken, aber sie lässt Willi immer links liegen, und dann ganz zum Schluss schafft das dann und kann ihr Herz erobern. Ja. Das ist dann noch so in so ein banales Puzzlespiel hat man sich da noch tatsächlich eine Story reingedichtet. Also das ist dann schon... Finde ich sehr witzig, muss ich sagen. Ja. Weil so verliert man auch das Ziel nicht vor Augen. Ja, man will ja irgendwie die Wander auch begeistern. Und naja, gut. Ich sag mal, das Kisten hin und her schieben, ich denke, das macht im richtigen Leben auch nicht besonders viel Spaß. Da muss man sich auch irgendwie vielleicht etwas ablenken, ja, auf das man sich freuen kann nach dem Feierabend. Vor allem das Blöde ist ja bei dem Boxelspiel, beziehungsweise das Blöde für Willi, für den Protagonisten, dass er die Boxen zwar, dass er die Kisten zwar schieben kann, aber nicht ziehen, aus irgendeinem Grund. Ja. So was Blödes aber auch. Ja. Er kann die Kisten nicht ziehen. Das ist nämlich dann auch das Spielprinzip, was das Spiel dann so ein bisschen schwieriger macht, nämlich man kann die Kisten, die man dort verschieben muss, kann man eben nur drücken, und man darf sie nicht in eine Ecke schieben zum Beispiel, denn dann bekommt Willi die nicht mehr raus. Ja, das ist eben so ein bisschen vertrackt an der ganzen Situation, macht Willi dann auch das Leben schwer, möchte ich mal sagen. Na gut, sonst wäre das Spiel natürlich auch sehr einfach, wenn man da ziehen und schieben könnte, wie man wollte. Wir haben natürlich einen großen Vorteil bei Boxel, dass man den jeweils letzten Schritt auch rückgängig machen kann. Insofern kann man zum Beispiel auch eine Kiste, die man vielleicht in eine sehr ungünstige Position verschoben hat, zumindest einen Schritt auch nochmal zurücknehmen. Ne? Genau. Wobei man da wissen muss, dass man den Knopf noch gedrückt haben muss. Sonst geht's, schon, sonst geht's nicht. Ja. Hat man also losgelassen und geht einen Schritt weiter, dann ist vorbei. Dann schafft man es nicht. Genau. Wie sind denn die Levels an sich aufgebaut? Also von der Grafik her, was ist zu sehen, Alexander? Also die Grafik ist recht einfach strukturiert. Im Prinzip sieht man den jeweiligen Lagerhausraum. Man hat eine bestimmte Anzahl an Kisten, die auf bestimmte Punkte geschoben werden müssen. Also die Kisten, die stehen in der Regel frei im Raum und im Raum befinden sich dann schwarze Punkte. Das ist der Hinweis darauf, an welche Stellen die Kisten eben geschoben werden müssen oder ja gedrückt werden müssen. Und ist jeder dieser schwarze Punkte, also jede Stelle mit einer Kiste besetzt, endet das Level erfolgreich. Mhm. So wie das in jedem Lagerhaus ist, Punkte auf dem Boden. Ja. Naja. Ja. Ja. Was mir noch aufgefallen ist, dass die mit der Perspektive stimmt's da ja hinten und vorne nicht. Also ja. Dazu muss man wissen, man kann auswählen aus der Vogelperspektive und aus einem Seitenblick. Ja. Da gibt es aber erstmal nicht so große Unterschiede. Und beziehungsweise hat man die Vogelperspektive angewählt, so darauf wollte ich eigentlich kommen. Wenn er von links nach rechts geht, die Figur, ist das korrekt. Dann sieht man tatsächlich von der Seite. Nur, wenn er nach oben oder unten geht, dann sehen wir ihn tatsächlich von oben. Also das ist ganz, also die Perspektive stimmt da einfach nicht von der Hauptfigur. Man muss es zwar irgendwie darstellen, es ist auch, wie ich finde, eigentlich okay dargestellt. Ja. Nur was da Vogelperspektive und was da Seitenblick ist, ist eigentlich völlig egal, weil es kommt beides vor in der Animation. Deswegen ist das so ein bisschen... Ja, das ist, ich fand es ganz witzig und gestört hat es während dem Spielen eigentlich auch nicht. Nee, natürlich nicht. Ja. Wir haben da noch eine dritte Perspektive, kann man fast sagen. Wenn das Lagerhaus-Level einfach zu groß ist für den Gameboy-Bildschirm, dann schaltet er auch um in eine Verkleinerung des Levels. Also er bildet es wohl auch ganz ab auf dem Bildschirm, aber da wird die Grafik irgendwie wesentlich kleiner, ja. Genau, man kann dann aber auch sozusagen reinzoomen, wenn man dann wieder näher ran möchte. Also das kann man das machen, stimmt. Ja. Das ist eigentlich ein schönes Feature, muss man sagen. Mhm. Also da hat man sich wenigstens was bei gedacht, dass man nicht, also man kann immer das komplette Level übersehen oder eben nur den Teil, wo man gerade spielt. Das ist ganz ganz nett gemacht. Was gibt's zum Umfang zu sagen? Es sind 108 Levels und man kann leider nur im Einzelspieler. Also es gibt keine Link-Funktion. Nee, stimmt. Eigentlich schade, aber hätte man vielleicht so wie bei Quirk, wo er vielleicht heute noch zu kommen, dass man sagt, okay, wer zuerst die Kisten auf die Position geschoben hat oder so, hat gewonnen, aber hat man hier drauf verzichtet. Man muss natürlich auch sagen, es ist auch noch ein relativ frühes Spiel auf dem Game Boy. Es kam halt 1989 raus in Japan. Also das war, glaube ich, lass mich nicht lügen, das achte Spiel war es, was auf dem Game Boy rauskam. Insofern ist das wirklich noch eines der ersten und da hat man die Link-Funktion noch nicht so stark im Auge gehabt, würde ich sagen. Mhm. Wenn auch natürlich Tetris rauskam, aber da hat man das, glaube ich, da war vielleicht die Entwicklung auch schon längst abgeschlossen, bevor man dann diesen Zweispieler-Modus mit Tetris überhaupt entwickelt hat. Mhm. Könnte natürlich auch sein. Ich kann mir vorstellen, dass man das bei Boxel hätte ganz gut implementieren können. Ja. Gerade bei Boxel, also so wie du schon erzählt hast, gemeinsam da spielen über Linkkabel und schauen, wer als erstes seine Kisten auf die jeweilige Position geschoben hat. Ich kann mir vorstellen, dass das auch einen Tick mehr Spaß gemacht hätte als den reinen Single-Modus. Und ich spreche jetzt mal nur für mich. Ja. Bei mir hat das Spiel keinen Spaß gemacht, ja? Och, so Kuban macht doch Spaß. Naja. Ja, also klar, das ist natürlich so, wenn man sagt, Puzzlespiele sind ein eigenes Metier für Leute, dann muss man sagen, Sokoban ist nochmal eine andere Schiene. Also die kann man nicht so in einen Topf werfen. Sokoban, solche Spiele muss man halt mögen. Reduzierte Grafik, wenig Animation und einfach dieses Puzzle lösen. Ja. Darum geht es ja bei Sokoban. Da geht es ja nicht um irgendwelche Hintergrundgeschichten, auch wenn es hier eine gibt. Natürlich nicht, aber wenn wir von einfacher Grafik sprechen, sind wir beim Game Boy ja eigentlich ganz gut aufgehoben. Die Grafik hat mich auch in dem Sinne gar nicht groß gestört. Das ist wirklich der unglaubliche Schwierigkeitsgrad gewesen. Ja? Ja. Die ersten Level, die lassen sich ja noch relativ zügig oder einfach lösen, aber dann der Schwierigkeitsgrad, der nimmt schon ganz schön zu, muss ich sagen. Ja, ich bin auch bei Level 10, glaube ich. Da habe ich dann auch schon... habe ich mir gedacht, ich glaube bei Level 8 sogar schon. Level 8, wohlgemerkt von 108 Level. Von 108, ja. Genau. Und da sieht man, für die, die es jetzt noch nicht gespielt haben, ja. das ist schon eine harte Kiste. Es ist natürlich das Wort Langzeitspaß in den Raum schmeißen, denn wer das Spiel wirklich durchspielen will, der hat da lange Zeit zu tun. Ja. Ob da viel Spaß dabei ist, ist eine andere Sache. Aber der hat auf jeden Fall zu tun da. Ja, das ist denn eine Passwortfunktion drin, ne? Ja, es gibt eine Passwortfunktion. Nach 10 Räumen bekommt man immer ein Passwort auf den Bildschirm geschrieben und kann dann dort wieder später einsteigen, wenn man den Gameboy zwischendurch mal ausmacht. Was gut und gerne sein kann bei diesem Spiel. Ja. Da kann man... was noch interessant ist, es gibt noch einen Level-Editor. Ja. Es gibt noch einen Level-Editor. Und da ist es schade, dass es keinen Zweispieler-Modus gibt. Dass man eventuell... Da hätte man es dann schön machen können, dass man die selbst erstellten Levels austauscht. Das wäre was gewesen. So dass man Level, also man kann hier die Räume selbst erstellen und kann die auch abspeichern. Man kann insgesamt 3 Räume abspeichern. Okay. Aber man kann die doch, aber nur solange der Gameboy an ist. Das ist das Blöde. Also es gibt, also man kann die sozusagen speichern, solange das Spiel an ist. Aber wenn man den ausmacht, es gibt eben keinen Batteriespeicher oder sonst was. Und das ist eben schade. Das heißt, man kann einen Raum erstellen, man kann ihn spielen, man kann den nächsten erstellen, den spielen, man kann auch dann wieder den ersten spielen, der ist dann noch da. Man kann aber nicht dann zum Beispiel sagen, ich erstelle einen und morgen gebe ich das meinem Freund, und dass der das mal durchspielen kann. Das geht nicht, weil es eben keine Speicherfunktion gibt. Okay. Das ist so ein bisschen schade eigentlich. Also man kann es nur, wenn, dann könnte man es nur direkt, eine Direkt-Challenge, so jeder baut einen Raum, wenn man mit 2 Leuten im Raum ist und Sokoban spielt, was, sage ich mal, im Jahr 2013 nicht mehr allzu häufig vorkommt. Nee, nicht wirklich. Möchte ich mal behaupten. Also ich kenne jetzt sehr wenige Leute, die sich auf... zum gemütlichen Sokoban-Kaffee treffen mittags. Die will ich sehen. Ja, das wäre cool, ja. Ich stelle euch mal vor, aber das ist dann immer so eine Sache. Nein, also Boxle war vielleicht auch seiner Zeit so ein bisschen voraus, weil es stecken ja schon eine ganze Menge gute Ideen in dem Modul, wenn man jetzt den Zweispieler-Modus noch entwickelt hätte und einen Batteriespeicher hätte, dann wäre das wirklich vom Umfang auch nochmal ein ganzes Stück interessanter geworden. Ja, du musst ja auch sehen, das Urspiel ist ja von 1982, ne? Ja. Also es hat sich in den Jahren schon weiterentwickelt, nur halt fürs Gameboy-Version halt nicht, ne? Ja. Nee, da gab es dann nur noch den Nachfolger mit Sokoban 2 beziehungsweise Boxel 2 und das war's dann auch. Wobei Boxel dann auch tatsächlich auf diversen anderen Konsolen auch rauskam. Also NES beziehungsweise Super NES. Ja, das Spielprinzip ist ja schon nicht verkehrt. Das ist ja schon gut, kann man sagen, ja? Ja. Es ist ja wie so eine Kopfnuss. Ja, man sitzt ja davor und ärgert sich vielleicht eher darüber, dass man dieses einfach strukturierte Level, ja, mit den 4 Boxen nicht gelöst bekommt, ja. Wie kann das sein, ja? Ja. Und da kann man sich also ganz schön festbeißen, ja, muss ich sagen. Ja. Umso schöner ist es, die jetzt vielleicht nochmal zurückzukommen zum Thema seiner Zeit voraus. Das Spiel hat ja auch eine auch wenn es so eine rudimentäre ist, aber das Spiel hat eine Sprachausgabe. Immer wenn man, ein Level geschafft hat, einen Lagerraum, ja, ich konnte das nicht richtig hören. Sagt der yeah oder ja? Ja, ja sagt Nein, er, oder ja, yeah? Er sagt tatsächlich ein yeah. Yeah. Da gibt es tatsächlich, wir nennen es mal Sprachausgabe. Ja. Oder ein Sample, ein Sprachsample. Nicht, ja. Der sagt tatsächlich yeah und in der suchbaren Version, also in der japanischen Version, sagt er was anderes, was aber auch dann wohl sowas wie okay. yeah oder yo, ich hab's geschafft, so ungefähr. Mhm. Also er sagt aber tatsächlich, das fand ich wiederum schön, ja. Dass die sowas eingebaut haben und dass der sich dann wirklich so das war so überraschend irgendwie bei dem Spiel, ne? Ja, damit rechnet man nicht wirklich, ja, und der Willi scheint sich zu freuen, also wenn er einen Raum geschafft hat, dann es klingt auch so wie dieses Yeah klingt auch wie von einer Frau gesprochen irgendwie. Ja. In beiden Versionen. Mhm. Also es klingt so wie wenn so ein kleines japanisches Mädchen so Yeah schreit. Yeah. Ne? Schon. Für die Zuhörer einfach mal anmachen das Spiel und einen Raum spielen, den ersten, den bekommt noch jeder hin. Und sich das einfach mal anhören. Also das ist wirklich genial. Oder von mir aus ein YouTube-Video anmachen, wenn es sein muss. Ja. Aber das ist cool. Also. Das ist richtig cool, ja. Ja. Ja. Das ist auch so wieder so eine schöne Bestätigung, ja. Das Yeah, das geht ja direkt an dich als Spieler sozusagen, ja. Und das ist so eine kleine Bestätigung. Genau. Ja, ich habe wieder ein Level geschafft und jetzt geht's gut gelaunt direkt ins nächste Lagerhaus im Prinzip. Ja. Ja, ja genau. Klasse. Klasse. Ja. Habt ihr denn noch so Anekdoten zu Boxen irgendwie? Ich habe tatsächlich eine. Und zwar, man mag es kaum Raum. Also ich würde mich jetzt wirklich nicht als Fan bezeichnen, aber ich hatte es, es gibt ja immer mal so diese 108 in 1 Versionen von irgendwelchen Spielen auf dem Flohmarkt. Ja. Und da hatte ich auch mal so eins liegen gehabt und da waren nur japanische Spiele drauf, also auch in japanischen Schriftzeichen, sodass man erstmal gar nicht wusste, was ist denn da jetzt drauf, ne? Gott sei Dank durfte ich dann vom Standhändler mal, ich habe immer, muss man dazu sagen, auf dem Trödelmarkt meinen Gameboy dabei, um Sachen zu testen, wenn ich was kaufe und durfte ich Gott sei Dank das Spiel dann so 5 Minuten testen, um mal zu schauen, was ist da überhaupt drauf, lohnt sich ein Kauf, weil der wollte natürlich wieder, kennt man ja, steht 108 Spiele drauf, ja. jedes Spiel kostet 1 Euro, ne, ja, so ja, ungefähr. Ja, ja, ja. Nein, also ganz schlimm war es nicht, aber kennt man ja, da geht's dann ja immer schon schnell im zweistelligen Bereich, ja. wenn da irgendwas von 10 in 1, 15 in 1, ne, also alles, wo mehr als ein Spiel drauf ist, da wird ja schon immer. Ja, das Stimme dabei ist ja, dass die Händler nie wissen, oder das nicht wissen, dass die Spiele nicht zu 100% durchlaufen. Das stimmt. Nee, ja. Genau. Mhm. Die stürzen immer irgendwann irgendwo mitten im Spiel ab. Ja. Ja. Meistens. Oder es sind gar nicht so viele drauf, wie draufstehen. Ja, die sind dann also nur umgenannt worden. Das gibt's ja auch, ja. Das ist ja bei den Famicom-Dingern meistens. Also bei Gameboy, Gott sei Dank, ist das meistens nicht so. Da sind tatsächlich, wenn da steht 108 oder so, bei dem war es tatsächlich, oder weiß ich, 32 oder so, dann waren da tatsächlich 32 Spiele drauf. 32 verschiedene Spiele, meinst du? Verschiedene Spiele, ja, ja. Okay. Ja, ja, das sind dann natürlich so Hongkong-Versionen, möchte ich es mal nennen. Ja, ja, also ich kenne diese Module auch, aber so wie es Frambi gesagt hat, eher das... dass die Spiele doppelt und dreifach, vielleicht sogar vierfach vorkommen und unter einem anderen Namen entsprechend. Ja, ja, ja, nee, also bei den Gameboy-Modulen ist es, also da habe ich jetzt schon einige gesehen und da habe die dann immer getestet dann auf dem Flohmarkt. Es ist tatsächlich, meistens ist es so, dass die Spiele dann auch drauf sind. Nicht, aber nur bei so Classic-Modulen. Wenn man jetzt so Gameboy Color oder Game Boy Advanced solche in 1 holt, da würde ich mich nicht drauf verlassen. Okay. Da ist meistens dann doppelt und dreifach drauf. Weil da waren die schon zu abgebrüht, die das gemacht haben. Also ich denke, wenn man sich so ein Modul anschafft, das ist wie eine Wundertüte. Also man weiß im Prinzip nicht wirklich, was tatsächlich einen erwartet. Und deswegen finde ich es auch ganz gut, dass du deinen Game Boy mitnimmst. Ja, genau. Aber man muss auch sagen, wer jetzt einen zweistelligen Betrag für, sag ich mal, ist im Prinzip rausgeschmissenes Geld. Ist rausgeschmissenes Geld im Prinzip. Nee, ich hab's dann letzten Endes ja auch nicht gekauft. Aber um jetzt mal auf das Sokoban zurückzukommen, hab dann eben das Spiel reingemacht an dem Händlertisch. Mhm. Hab dann durchgescrollt. Und das war allerdings so ein Cartridge, da muss man immer Knopf drücken, damit das nächste Spiel angeht, ne? Also man konnte keine Liste auswählen oder sowas. Man musste dann immer im Grunde den Gameboy einmal resetten, um zum nächsten Spiel zu gelangen. Und hat das natürlich ein bisschen gedauert. Und da habe ich tatsächlich zum ersten Mal Boxel 2 war da drauf. Mhm. Wo wir jetzt gleich noch drauf kommen. Mhm. Da habe ich zum ersten Mal Boxel gesehen. Konnte es aber auch nicht identifizieren, dass das Boxel ist, weil es eben da in japanischen Schriftzeichen stand. Und hatte das mal ganz kurz angespielt und da wusste ich schon, nee, das Spiel will ich aber nicht haben. So, jetzt wo ich es nochmal hier ausführlicher, wo ich mich ausführlicher nochmal jetzt für den Cast hier damit beschäftigt habe, würde ich das revidieren wollen. Also, wenn man sowas wirklich mag, solche Puzzle-Dinger, ist das gar nicht mal verkehrt. Wie gesagt, Level-Editor, 108 Levels, also umfangtechnisch ist das ganz schön, top, ne? Ja. Aber man muss sowas wirklich mögen und ja, das war dann auch vielleicht der Grund, warum ich das Spiel habe liegen lassen, auch wenn die anderen 107 Spiele vielleicht doll waren. Da waren dann auch noch andere unbekanntere Spiele drauf. Wie gesagt, konnte man so schnell nicht, aber der wollte halt auch zu viel Geld. Nee, das lässt man das dann liegen, aber da habe ich dann zum ersten Mal tatsächlich diese Sokoban gespielt. Wenn auch nicht sehr lange. Okay, gut, aber jetzt genug mit dem Flohmarktzeug. Mal wieder zurück zu Boxel. Habt ihr noch ein nettes Geschichtchen dazu? Ja, ich hätte noch zwei Stück. Ja, immer raus damit. Machen wir erstmal die ältere. Mein erster Kontakt mit Sokoban war in der Schule, in der Orientierungsstufe. Da hatten sie noch zwei 86er PCs da stehen. Die waren da schon relativ veraltet. Und ja, zwischendurch durfte man im Computerraum und der Lehrer hat immer so eine Diskettenbox Disketten verteilt. Auf jeder Diskette war ein anderes Spiel drauf. Ich hab halt Sokoban erwischt. Tu das Spiel laden, dann stehe ich da, sag ich mal, mit der Figur vom Fahrstuhl. Und dann habe ich den Lehrer gerufen, was muss ich denn jetzt machen? Weil ich kannte das Spiel ja nicht, ne? Ja, so, oh, du spielst das Kultspiel Sokoban. Ich habe nur gedacht, was willst du denn jetzt von mir? Ich will wissen, wie das Spiel geht, nicht, ob das Kultspiel ist oder nicht. Dann hat er mir das halt erklärt, dass man in den Fahrstuhl muss und dann zum ersten Level runterfährt. Das, okay. Das war irgendwie so eine Version. Ja. So. Mir hat's damals schon gefallen, ja, aber ich kannte halt Box Sokoban auch nicht vom C64 her zu dem Zeitpunkt. Ja, dieses Jahr auf der Doreco Party gab's eine Coda-Kombo. Also wo man selber einen Code schreiben muss. Ja, Code schreiben, es kann Demo, konnte Demo sein, es konnte, ja, was weiß ich halt. Halt programmieren. Mhm. Ja. So. Der erste Platz haben die vom Pixelnet gemacht mit einem Sokoban-Klon auf dem Vectrex. Och. Also mit anderen Worten, das erste Sokoban auf dem Vectrex. Cool. Ja, die haben den erst gemacht, ich habe mit meinem Demo den dritten gemacht. Sehr schön. Vielleicht kurz für die Zuhörer, der Vectrex zeichnet sich besonders dadurch aus, dass er Vektorengrafiken darstellt. Genau. Und einen integrierten Bildschirm eben hat. Ja, aber dass da noch eben so schnell an einem Tag eben so ein Spiel programmiert wird. Die haben es wirklich an einem Tag programmiert. Man kann ja auch die Levels heutzutage, je nachdem für welches System man das hat, kann man die ja auch untereinander austauschen, weil die alle in einem bestimmten ASCII-Format geschrieben werden, glaube ich. Ja, aber jetzt kommt's. Die Pixelnet hatten ja auf dem C64 auch schon einen Sokoban-Klon und da war halt der Ursprung so ungefähr fast. Mhm. Deswegen konnten die das so schnell machen. Sehr schön. Sehr schön. Na gut, okay. Zurück zum Boxel, zurück zu Sokoban, bevor wir jetzt hier ganz abschweifen und die Leute nicht mehr folgen können. Ja. Vielleicht noch ein interessanten Fakt zu Boxley. Die ersten in Europa erhältlichen Sokoban-Versionen kamen tatsächlich aus dem Hause Spectrum Holobyte, die wir ja auch schon bei der Tetris-Geschichte mit dabei hatten. Ja. Nur das, aber das nur mal am Rande erwähnt. Ja, dann kommen wir doch mal zu Boxel 2 noch. Es gab tatsächlich eine Fortsetzung, ja. Ja, die hat es tatsächlich dann noch faustdicker hinter den Ohren, möchte ich sagen. Denn wer das Original Boxel tatsächlich durchgespielt hat, wird dann in Boxel 2 seinen Meister finden, möchte ich mal sagen. Da wird's dann richtig heftig. Also bei mir war, glaube ich, nach Level 5, glaube ich, da war ich schon, da war bei mir Feierabend. Von diesmal 120 Lagerräumen. Ne? Von diesmal 120, genau. Also, man hat noch 12 draufgepackt. Unglaublich, genau. Ja. Als wenn das nicht ausreichend gewesen wäre, die 108 aus. Story in dem Spiel? Ja, die Wanda, die scheint es ja ganz schön abzubekommen, ja. Erst wird sie entführt und jetzt sind da Aliens hinter ihr her, ja. Also, Wanda wird von Aliens, von einem UFO entführt und Willi möchte die Verfolgung aufnehmen. Dafür braucht er allerdings das Geld für eine Rakete, die er sich dann bauen kann. Ja. Und das Geld verdient er natürlich wieder mit dem, was er am besten kann. Er ist Lagerhausverwalter und Arbeiter und deswegen muss er auch wieder ran und Kisten verschieben. Ja? Und das 120 Mal. Ja, und das Schöne ist ja, der muss, also ich denke, ich kann es mir nur so vorstellen, dass die Boxen, die er da verschiebt, radioaktiv sind. Denn das ist der einzige Grund, warum man beim Boxen verschieben so viel Geld verdienen kann. Dass man sich eine Rakete bauen kann, um Aliens hinterher zu schippern. Ja. Also, das kann doch nicht sein. Das sind doch hanebüchene Storys. Das stimmt. Aber an der Stelle vom Willi würde ich mir genauso viel Mühe machen, denn die Freundin von ihm, die Wanda, die ist auch ziemlich gut aussehend. Ich weiß nicht, seht ihr nämlich auf dem Cover der Gameboy-Spiele-Version, ja, auf der Pappverpackung, da sieht man im Hintergrund, wie die Wanda von einem Alien in einem Lagerhaus festgehalten wird. Ja? Ja, dazu muss man sagen, ein einäugiges Alien mit zwei Fühlern obendran. Ja, das sind Fühler, sind das, ja. Ja. Mit so zwei Fühlern. Ja, stimmt. Also Wanda ist genau blond im Baywatch-Anzug steht sie da. Ja, ja. Und ist doch so. Ist so, ja. Das ist kein. Das ist definitiv ein Badeanzug. Das ist kein Kleid. Ja, das ist auch ziemlich eng geschnitten, sehe ich gerade, dieser Badeanzug. Genau. Ja. Und vorne läuft halt Willi. Freudestrahlend, warum auch immer, rum und verschiebt seine Boxen. Ja. Hier allerdings im Sauseschritt, möchte ich mal sagen, was man jetzt so im Spiel nicht gerade sieht. Mhm. Und wenn man sich dann aber Sokoban 2, also die japanische Version von Boxel 2 anschaut, da ist erstens die Figur etwas anders gezeichnet, ein anderer Comic-Stil, möchte ich sagen. Ja. Und dort sieht man eben erstmal dreimal Willi einmal so einfach im Weltall rumfliegen mit einer Box in der Hand, dann sieht man ihn einmal in einem Raumschiff oder in seiner Rakete, dann nochmal in einer Rakete mit einer Box hinten drauf und ganz im Hintergrund ist noch eine Raumstation zu sehen, die ein bisschen an Deep Space Nine erinnert. Wer die Star Trek Serie kennt, der weiß, was ich meine. Und ja, das Cover macht im Hinblick auf die Story im Grunde überhaupt gar keinen Sinn. weil er ja in weder im Weltraum ist, während der ganzen Story, noch Boxen im Weltraum verschiebt. Also, verrückt, ja. Also, da würde ich mich auch, das ist auch eines der Fälle, wo ich mich nicht entscheiden wollen würde, welches Cover finde ich schöner. Also, da ist irgendwie, passt bei beiden nicht so wirklich. Also, Das Europäische und Amerikanische sind ein bisschen strange mit dem Alien und der Wanda. Mhm. Und das Japanische, das passt einfach nicht zum Inhalt. Ne? Also das ist so eine Sache. Naja. Freiheit des Künstlers sozusagen. Genau. Naja. Genau. Ja, die japanischen Verpackungen sehen eh immer anders aus. Einfach vom kulturellen Hintergrund her, aber In dem Fall, man hat aber die Grundzüge des Gesichtes zum Beispiel von Willi, hat man in beiden Versionen eine Ähnlichkeit, wenn er auch auf dem Japanischen natürlich viel jünger wirkt, mehr als kleiner Junge, denn als 20-Jähriger oder 23-Jähriger. Ja. Kann man eine leichte Verbindung herstellen. So an der Nase, möchte ich sagen. Und an der Mütze, die er aufhat. Er hat nämlich unter seinem Weltraumhelm eine Käppi auf. So wie man das ja heutzutage auch macht, wenn man im Weltraum unterwegs ist. Klar. Da hat man eine Käppi auf. Ja. Das ist noch in keinem Alien-Film gesehen, oder Astronauten-Film, dass jemand da einen Käppi aufhat und den Astronautenanzug dann. Die sind ja auch alle uncool. Ja, das fällt mir auch gerade erst auf, aber es ist doch ein interessanter Fakt. Ja. Das ist doch ganz nett. Ach, nee. Ja, schön. So, was hat sich denn gegenüber Boxel 1 noch geändert? Die Hintergrundmusik beispielsweise. Man hat nämlich jetzt die Möglichkeit, ein Background-Music-Menü auszuwählen und daraus drei verschiedene Lieder anzuwählen. Mhm. Wobei Lied C, das kam mir zumindest so vor, entspricht der Melodie vom ersten Boxel. Ja, besser kann man es nicht haben. Ich würde auch immer mit Titel Nummer 3 spielen. Der geht einem am wenigsten auf die Nerven. Ja, okay. Und bringt so ein bisschen Nintendo-Fieber da rein. Mal anhören an die Zuhörer da draußen. Also der Track ist nicht schlecht, möchte ich sagen. So. Wann kam denn Boxel 2 raus? Boxel 2 kam in Japan tatsächlich direkt ein Jahr später raus, also 1990. Und in den USA kam Boxel 2 aber erst 1992 raus, also sehr viel später. Und dann auch tatsächlich nur in den USA, in Europa kam Boxel 2 dann gar nicht mehr raus. Da hat es dann nicht mehr geschafft. Bis hierher. Oder Sokoban 2 hat es dann nicht mehr geschafft. Man muss auch sagen, die Spiele sind sich ja doch recht ähnlich. Ja. Also überwiegend ähnlich. Man hat auch wieder den Level-Editor, der einem zur Verfügung steht, falls die 120 Lagerräume nicht ausreichend sind. Oder man halt mal einen Freund irgendwie mit überraschen möchte, ja. Wir haben die Background-Musik. Wir können mit dem A-Knopf wieder den letzten Schritt rückgängig machen. Das ist also gleich geblieben, ja. Das Passwort-Feature ist auch weiterhin drin. Das Passwort-Feature, ja. Was beide Spiele ausmachen, das finde ich auch ganz witzig. Der Willi, der ist ja auch in der Lage, mal ein kleines Päuschen einzulegen. Wenn man nämlich keine Taste drückt, eine bestimmte Zeit lang, ja, dann legt er sich abrupt hin und fängt an zu schlafen, ja. Ja, das ist wieder so ein schönes... So ein schönes Gimmick, sage ich mal. Da sieht man da, dass auch die Programmierer so ein bisschen, vielleicht, ich möchte mal sagen, mit Spaß dabei waren, so ein bisschen gesagt haben, ach, was machen wir denn? Weil es gibt ja keine Pausentaste. Nein, ja. Es gibt ja auch kein Zeitlimit, insofern gibt es ja keine Pausentaste. Das Einzige, was gezählt wird, sind die Schritte. Genau. Genau, man denkt erst, wenn man das Spiel reinlegt, es ist eine Zeit, weil wenn man sich bewegt, läuft so ein Schrittzähler automatisch und man denkt erst, läuft da die Zeit? Nein, da wenn man stoppt, merkt man, ach so, nee, das sind die Schritte, damit man eben weiß, okay, wie viele Schritte habe ich benötigt oder da kann man sich eben auch messen mit anderen, wenn man wieder am Sokoban-Kuchentisch sitzt, ne, mit den anderen Freunden. Man kann sich auch ganz gut mit sich selbst messen, indem man halt eben ein Level auch nochmal von vorne beginnt und versucht, das natürlich auf eine andere Art und Weise zu lösen, ja, mit eventuell weniger Schritten, die man verbraucht. Genau, dafür ist es ja auch gedacht. Ja, leider kann man auch wieder nicht abspeichern, die selbst erstellten Levels im Level-Editor hat man nicht hinbekommen in dem Jahr. Schade eigentlich. Ja, einen Zweispieler-Modus gibt es dann immer noch nicht in der zweiten Version. Nee. Hat es auch wieder nicht leider geschafft. Auch nicht. Nee. Einen interessanten Unterschied, den ich mir nicht erklären kann, den man aber einfach mal auf die Welt loslassen muss, ist, in beiden Versionen, also sowohl Boxel 1 als auch Boxel 2, gegenüber den japanischen Teilen, gegen den Sokoban-Teilen, gibt es, sobald ein Level beendet ist, macht unser Freund ja diesen schon eben angesprochenen Yeah-Spruch. Yeah, ja. Genau. Und während der das macht, hat er eine bestimmte Siegespose. Und in der japanischen Version ist es tatsächlich so, dass er zwei Finger nach oben, so wie Japaner häufig machen, so Art Victory-niedlich oder was auch immer es sein soll, Zeichen. Und ein bisschen nach rechts gekippt ist die Figur. Also Willi ist so ein bisschen nach rechts gekippt. Und in der europäischen bzw. amerikanischen Fassung ist es so, dass er da in einer X-Pose liegt. Also Beine auseinander, beide Arme nach links und rechts auseinander. Ja. Also so wie man hier so normalerweise nach einem Sieg die Arme hochreißt. Ja. Warum man das geändert hat, man weiß es nicht. Denn beide sehen okay aus für eine Siegerpose. Mhm. Also das, man kann es sich eigentlich nicht erklären. Das Einzige, was vielleicht sein kann, dass man vielleicht, dass vielleicht irgendein Offizieller gesagt hat, die zwei Finger könnten aussehen, als ob es der Mittelfinger wäre. Ne? Aber es sind klar zwei Finger zu sehen. Insofern ist die Theorie auch schon wieder hinfällig. Ich weiß jetzt nicht, welche Bedeutung der Mittelfinger in Japan hat, aber wenn es eine ähnliche ist wie im Rest der Welt, dann dürfte es ja auch das Problem für Japan schon bestanden haben, oder? Nee, da war es ja, also da ist es ja ein eindeutiges, so ein Victory-Zeichen, ne? Also Zeige und Mittelfinger hoch und nach rechts so ein bisschen. Und ich frage, das sind eben so die Mysterien, die wahrscheinlich nie mehr aufgelöst werden. Warum wurde da der Sprite ausgetauscht, ne? Also einfach nur mal wollte ich einfach nur mal anmerken. Ja. Musste einfach sein. Ja. Ist mir irgendwann aufgefallen. Ich denke komisch. Wenn du eins empfehlen müsstest, Frampi, Sokoban 1 oder 2, beziehungsweise Boxel Original oder Boxel 2, welches würdest du eher spielen und welches würdest du eher liegen lassen? Ich würde eher beide nehmen. Aber wenn ich mir entscheiden müsste, immer mit 1 anfangen. Ja, gut, stimmt, wenn man es noch nicht kennt. Ja. Ich würde tatsächlich auch 1 nehmen. Allein um zu schauen, komme ich damit zurecht mit dem Spielprinzip, weil wenn man mit 2 anfängt, dann fliegt der Gameboy wahrscheinlich nach den ersten 5 Levels in die Ecke und man spielt das Ding nie wieder. Also. Das ist mir im ersten Teil passiert, da kann ich auch was erzählen. Weil meine erste Berührung mit Boxel, da war ich im Kinderzimmer von einem Freund, und der musste noch irgendwas im Wohnzimmer machen und hat mich warten lassen und hat mir den Gameboy in die Hand gedrückt und da war Boxel drin gewesen. Und da habe ich das Modul aber nach kurzer Zeit rausgeschmissen. Auf dem Teppichboden, ja. Das kannst du aber glauben, ja. Oh nein. Oder wollte er dich ärgern? Könnte auch sein. Kann mich nicht mehr erinnern, wie das ausgegangen ist seinerzeit, aber mit Boxle konnte man bei mir ehrlich gesagt keine Pluspunkte sammeln, ja. Das war aber auch generell so gewesen. Ich meine, wenn man sich jetzt, sag ich mal, das Cover anguckt von Boxler, ist das nun mal ein Mann, der irgendwie Kisten durch die Gegend schiebt, ja? Ja. Und wenn du jetzt als Kind irgendwie in einem Spielwarenladen stehst, ja, vor dieser Gameboy-Vitrine und dich alle Spielecover anlachen, ja, durch die Glasscheibe, ja, und du siehst dann irgendwie daneben zum Beispiel jetzt ein Terminator 2, Judgment Day, ja, so ein Typ, der die Hälfte des Gesichtes robotermäßig aussieht und das ist doch klar, ja. Da gehst du einfach, du würdest dich als Kind wahrscheinlich nicht für dieses Boxenspiel entscheiden, ja, sondern du würdest dann irgendwie gucken, was halt so, was richtig cool ist im Endeffekt, ja. Und deswegen, Boxler, hat bei uns irgendwie kaum eine Rolle gespielt, sag ich mal. Also als wir Kinder waren und das gespielt haben, waren einfach andere Spiele wesentlich beliebter, ja. Seien es die Turtles, ja, Terminator, Robotector, ja, Super Mario Land natürlich, ja. Das waren so die Titel, mit denen wir uns beschäftigt haben. Ja. DuckTales, ja. Im Prinzip auch Spiele, die wir über Fernsehserien kannten. Ja. Ganz beliebt, Darkwing Duck, ja. Aber Boxel, das, nee, hat eigentlich kaum eine Rolle gespielt. Nee, also, nee. So wirklich auf der Agenda hatte ich es auch nicht. Nee. Also, wird es auch wahrscheinlich nie so wirklich kommen. Also, das ist so ein Spiel, einmal die Woche, einmal die Monat, einmal im Jahr, da würde ich es eher sagen, einmal im Jahr in den Gameboy. Ja. Wenn wir mal nach der Richtlinie gehen. Da gibt es Schöneres. Aber wie gesagt, wir haben ja ein paar Punkte, ja. die wo man zumindest mal reingucken kann. Und sei es vielleicht nur wegen der Musik, da zumindest würde ich mal den Zuhörern empfehlen. Mhm. Und oder vielleicht auch einfach dann auf mal die Schnarchanimationen oder die Siegespose mit der Sprachausgabe. Ja. Das sind halt so nette Sachen, wo es sich zumindest lohnt, mal das Modul reinzuschmeißen, wenn man es vielleicht schon in der Sammlung hat und aber nie spielt. Ne, das gibt es ja auch oft. Ja, ja. Gut. Na gut, den zweiten Teil von Boxle, den findet man natürlich seltener, ja, wenn wir von Flohmärkten beispielsweise sprechen. Da muss man schon ein bisschen Glück haben, um den irgendwie zu ergattern. Ja? Klar, der ist natürlich. Ist nun mal nicht in Europa erschienen und ja. Nee. Da wird es natürlich schwieriger. Ja. Gut, mit den Online-Medien heutzutage kann man es natürlich besorgen. Dann halt aus USA sind natürlich auch einige Module mittlerweile so in halb Europa. Bestimmt auch ein paar in Deutschland, aber so wirklich. Aber das ist ja eben auch kein populäres Spiel, ne? Man sagt, boah. Und dadurch wird es dann auch eher weniger angeboten. Ne? Aber ist es jetzt auch kein Spiel, was teuer ist oder sowas. Also das ist es nicht. Ja, super. Dann prima. Schließen wir doch Boxle und Boxle 2 und Sokoban 2 ab. So, dann kommen wir jetzt zu Quirk und Puzzle Boy, oder? Schaffen wir es noch? Ich glaube, wir schaffen es heute nicht mehr. Je nachdem, ich glaube, wir nehmen, jetzt sind wir schon in Stunde 6 oder 7, glaube ich. Ich glaube, langsam müssen wir Schluss machen. 6 Stunden 15. Uiuiui. Nee, das schaffen wir nicht mehr. Wir wollen es ja auch nicht schnell abhandeln. Ja, ja. Wenn, dann beschäftigen wir uns auch mit Quirk und Puzzle Boy und Amazing Tether und wie sie alle hießen. Also in einer der nächsten Folgen wird dann Quirk bestimmt nochmal auftauchen. Dann wollen wir den Podcast mal so langsam für heute schließen. Und wie schon Tradition seit der ersten Folge gibt es zum Schluss noch einen Linktipp. Und der ist heute recht einfach, nämlich www.gameboycards.com. Dort könnt ihr euch recht seltene und kuriose Gameboy-Module anschauen, wie zum Beispiel das Modul zur Nähmaschine des Gameboys oder auch das Modul zum Spiel Robopon, welches mit einem Infrarotempfänger ausgestattet war. Und viele schöne weitere Module, die man nicht alltäglich sieht. Also einfach mal reinschauen, www.gameboycards.com. Und das war sie auch schon, die zweite Folge des DMG89 Talks. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Hallo nochmal, liebe Zuhörer. Und alle die, die vielleicht an Weihnachten alleine sind oder nicht mit ihrer Familie feiern können aus irgendwelchen Gründen. Für die haben wir etwas Spezielles vorbereitet. Am 24.12. um die Mittagszeit rum könnt ihr auf unseren Blog gehen, www.dmg89talk.blogspot.de, und da findet ihr eine tolle Überraschung. Also seid gespannt. Ich brauche einen Cheeseburger geworden. Was? Der ist Cheeseburger? Verdammt, und unser einer muss hier am trockenen Stück Brot knabbern. Und zum Schluss noch ein Lizenzhinweis. Dieser Podcast enthält den Titel Funkorama von Kevin MacLeod, zu finden auf der Internetseite www.incompetech.com. Dieser Titel wurde unter den Creative Commons 3.0 veröffentlicht, Benutzung bei Namensnennung erlaubt, und dies haben wir somit getan.